Er sah sich schnell um, er suchte etwas. Er wollte sich hinsetzen und suchte eine Bank. Er befand sich in diesem Augenblick auf dem Karschen Boulevard. Eine Bank war geradeaus nicht allzu fern zu sehen, vielleicht 100 Schritte weit. Er ging so schnell er konnte auf sie zu, aber auf dem Wege dorthin ereignete sich ein kleiner Zwischenfall, der für eine kurze Zeit seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Während er nach einer Bank Ausschau hielt, hatte er etwa 20 Schritte vor sich eine Frau zwar bemerkt, jedoch zunächst überhaupt nicht beachtet, ebenso wenig wie alle übrigen von seinem Blick gestreiften Gegenstände der Umgebung. Es war ihm schon mehrmals passiert, zum Beispiel nach Hause zu kommen und sich nicht mehr erinnern zu können, auf welchem Wege er heimgekehrt war. Und er hatte sich schon daran gewöhnt, so achtlos dahin zu wandern. Diese vor ihm gehende Frau aber hatte etwas Sonderbares und Auffallendes an sich, dass seine Aufmerksamkeit allmählich an ihr haften blieb. Zuerst gegen seinen Willen und zu seinem Verdruss, dann aber mit zunehmendem Interesse. Er wollte sich klar machen, was an dieser Frauensperson Sonderbares war. Sie war offenbar ein noch sehr junges Mädchen, ging in dieser Hitze mit unbedecktem Kopf, ohne Sonnenschirm und ohne Handschuhe und eigentümlich mit den Armen schlenkernd. Sie hatte ein leichtes, seidenes Kleid an, das sehr bedenklich angezogen und kaum zugeknöpft war, und hinten an der Taille, unmittelbar am Ansatz des Rockes, war es eingerissen. Ein ganzes Stück hing lose herunter. Um den entblößten Hals war ein kleines Tuch geworfen und fiel auf der einen Seite schief herab. Außerdem fiel es ihm auf, dass das Mädchen unsicher ging, stolperte und sogar schwankte. Eben dieser Umstand erregte schließlich die ganze Aufmerksamkeit Raskolnikows. Er holte das Mädchen bei der Bank ein, sie aber ließ sich, als sie die Bank erreichte, gleich auf das nächste Ende fallen, lehnte den Kopf an die Rückenlehne und schloss die Augen anscheinend vor äußerster Ermattung. Als Raskolnikow sie näher ansah, begriff er sofort, dass sie völlig betrunken war. Es war ein sonderbarer und widernatürlicher Anblick, dass er sich schon fragte, ob er sich nicht täusche. Er sah vor sich ein junges Gesichtchen von 16 oder gar erst 15 Jahren, mit hellblonden Haaren, sehr hübsch, aber unnatürlich gerötet und gleichsam ein wenig gedunsen. Das junge Mädchen schien nicht ganz bei Bewusstsein zu sein. Das eine Bein hatte sie über das andere geschlagen und weiter vorgestreckt, als anständig war. Offensichtlich war sie sich nicht bewusst, dass sie sich auf der Straße befand.